WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht, Freinacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Dominik. Hallo Dominik. Hi. 28. Hi Dominik. Hi. Domian. Ja, ich bin Domian, du bist Dominik. Ja, bei mir ist Folgendes. 28, stimmt das? Genau, das stimmt. Gut. Mein Vater ist spontan am Sonntagnachmittag verstorben, aus quasi heiterem Himmel. Mhm. An was ist er verstorben? Ja. An einem Herzinfarkt. Wie alt war dein Vater? 61. Warst du dabei? Nee, ich war zu der Zeit bei meiner Freundin weiter weg, da war keiner bei. Der war meinen Bruder besuchen, war dann nochmal mit seinem Hund spazieren im Wald irgendwo. Achso, im Wald ist das passiert? Und nach 3 Stunden hat ihn dann mein Bruder mal versucht anzurufen. Dann gingen dann irgendwelche Waldleute da vorbei, die haben den Hund wohl die ganze Zeit bellen gehört haben. Mhm. Und meinten, ja, er würde da gerade liegen. Mhm. Ja. Das heißt, da kam jede Hilfe zu spät? Ja, da, wenn dann selbst der Notarzt kam noch, aber der konnte auch nur noch den Tod feststellen. Ja. Der muss auch dann schon 2 Stunden oder so da gelegen haben, als die Passanten da vorbeikamen. Wann hast du es dann erfahren? Den Abend um 9 Uhr. Was hast du dann gemacht, nachdem du es erfahren hast? Ja, ich wurde ja dann da bei meiner Freundin abgeholt. Ich wusste vorher noch gar nicht, ob mein Vater tot war. Mein Bruder meinte nur, er holte mich jetzt ab. Der Vater wäre am Feld umgefallen. Mhm. Wusste ich bis dahin nicht. Und als er draußen vor der Tür sagte, ja, der Vater ist tot. Und ach, er hat es ja, dir gar nicht sofort gesagt. Nee, weil ich habe auch eine starke Drogenproblematik, weil die hatten dann alle Angst, dass ich dann, wenn ich sofort am Telefon irgendwie erfahre, dass ich dann da irgendwelche Scheiße bauen würde. Wie war denn das für dich, als er es dann gesagt hat? Also in dem Moment dachte ich, was geht denn jetzt, ein falscher Film, oder willst du mich jetzt hier dumm verarschen? Und wollte das natürlich nicht wahrhaben. Und als er dann auch angefangen hat zu sagen, dann wusste ich, dass es wahr war. Und ab da war dann irgendwie erstmal innere Leere, so lange, bis wir beim Bestattungsunternehmen waren und seid ihr noch angucken konnte. Seid ihr an dem Abend noch zum Bestatter gefahren? Ja, der war ja schon seit Nachmittag um 6 Uhr beim Bestatter, mein kleiner Bruder und so, die hatten den alle schon gesehen. Mhm. Und ich war dann halt abends um 11, hab den dann halt sehen können. Wie war das für dich, deinen toten Vater dort liegen zu sehen? Also der Anblick, der war jetzt, gut, er sah jetzt nicht schlimm aus oder so, aber der Anblick war jetzt nicht so toll, weil er lag halt nur auf dieser Metallbritsche da, die die da haben, und nur so eine Kühldecke drüber, die Klamotten halt noch total zerschnitten vom Rettungsdienst, war nicht so toll. Dafür war es dann halt umso schöner, weil, wo wir ihn heute nochmal das letzte Mal halt sehen konnten, bevor der Deckel zugemacht wurde. Also ihr wart heute nochmal beim Bestatter, da hatte man ihn schon zurechtgemacht dann. Ja, da hat er seine Klamotten angezogen, die er mir gerne angezogen hatte. Und Wann ist die Beerdigung? Die ist morgen um 13 Uhr. Ach, die ist morgen. Ja, muss alles irgendwie sehr schnell stattfinden. Ja, ich rechne gerade. Ja, ist, na gut, das ist manchmal auch üblich, dass es so schnell dann geht. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater, Dominik? Zu meinem Vater war sehr gut, muss ich sagen. Vor allem, was er alles mit mir durchgemacht hat, allein durch meine Drogenproblematik. Ich bin ziemlich krass abhängig von Opiaten und alles. Und im Moment immer noch? Wieder. Ich habe jetzt ein halbes Jahr, nach fast 10 Jahren, eigentlich den Absprung geschafft gehabt. Dann bin ich wieder draufgekommen. Aber nicht durch den Tod jetzt? Nein. Vorher schon? Ja, vor 3-4 Wochen ungefähr war es. Aber dann bin ich daheim entgiftet. Und also mein Vater ist auch dann mit dem Wissen gestorben, dass ich nichts mehr machte. Das ist ja auch eine kleine Erleichterung für mich. Ja. Wie kam es denn zu diesem Rückfall? Oh, das kann ich hier gerade im Moment gar nicht sagen. Ich denke mal, das hat sich unterbewusst irgendwie so angestaut durch Stress, wie auch immer. Mhm. Und dann hat es halt irgendwann nochmal Knall gemacht, falsche Leute gerade getroffen in der Stadt. Und dann geht's ratzfatz. Opiate heißt konkret, von was bist du abhängig? Das war ein Fentanyl, also das die ganz starken Morphinpflaster und halt die normalen Morphintabletten. Hm. Wo kriegst du das her? Ja, Schwarzmarkt natürlich. Was kostet das? Durchschnittlich, also so pro Tablette, sagen wir mal so 2-3 Euro. Mhm. Lebten deine Eltern zusammen? Ja, ja, aber auch irgendwie nicht, weil wirklich Liebe in dem Sinne gab es hier nicht. Also ich muss doch jetzt den Sonntag und dann heute zum ersten Mal in knapp 30 Jahren feststellen, dass meine Mutter meinen Vater geküsst hatte. Also das kann ich mich eigentlich so gut wie nicht dran erinnern, ja, dass das mal passiert war. Wie geht es denn deiner Mutter jetzt? Ist natürlich auch total durch den Wind, aber halt noch viel abgelenkt, weil sie halt dann viel Papierkram erledigen muss und alles. Jetzt ist morgen die Beerdigung. Das ist immer ein schlimmer Tag, eine besondere Zäsur. Wie ist die jetzt? Ja, ich habe mich aber dann noch dazu bereit erklärt, den Sargträger mitzumachen, weil ich finde, da bin ich dem irgendwie schuldig, weil er mich halt durch die ganzen Jahre meiner Drogensucht und immer unterstützt hat und getragen hat, in Anführungszeichen, und da möchte ich ihm da versuchen, irgendwie so die letzte Ehre dadurch zu erweisen. Das finde ich sehr respektabel. Meinen Respekt zu zollen. Ja, ich habe Respekt vor dir, dass du das machst. Vielleicht finde ich auch deswegen jetzt so langsam so panisch, weil der Gedanke immer näher kommt, aber durchziehen werde ich dann trotzdem. Mhm. Wird das morgen eine große Beerdigung werden? Nee, wir machen nur halt in der Kapelle, also ohne Kirche. Mhm. Da wird eine kleine Trauerrede gehalten, 2-3 Lieder, die er gern gehört hat, und dann wird er auch dann halt der Sarg beigelegt, ja, und das war's dann auch, gibt auch keinen Leichenschmaus oder so. Was für Lieder werden gespielt? Da bin ich gerade mal ein bisschen erfragt, aber ich meine mal irgendwas aus dem König der Löwen Musical, da war der paar Mal immer wieder gerne drin gewesen. Mhm. Und ich glaube hier dieser Michael Hirte, der Mann mit der Mundharmonika oder sowas. Mhm. War dein Vater in irgendeiner Weise vorerkrankt, was das Herz betrifft? Nee, ja gut, er hat geschnarcht immer seit 30 Jahren, aber ansonsten hat er nichts gehabt. Das war ja das Verwunderliche für alle dann. Das ist dann besonders hart, wenn jemand so aus dem Leben gerissen wird. Er hatte zwar, so viele, wie ich gehört hatte, mal vor 3-4 Wochen über Schmerzen im Brustrückenbereich irgendwie geklagt, aber ging wohl dann eher in den Rückenbereich, und dadurch könnte natürlich der Arzt auch nicht direkt sagen, ihr Herz oder sonst irgendwas. Aber ansonsten war er eigentlich fit. Hast du in der Familie jetzt in der Mutter oder in deinem... Es gibt einen Bruder, gibt es noch mehrere Geschwister? Zwei Brüder. Der kleine ist 22 und der große ist 36. Mhm. Hast du da Ansprechpartner zur Trauer? Kannst du da dein Herz ausschütten? Das ist super, das Verhältnis zwischen uns Brüdern, das ist tippitopp. Mhm. Also, das ist, Dominik, das ist immer sehr, sehr wertvoll. Ja, das finde ich... Das tut mir auch verdammt viel gut und auch. Das heißt, ihr könnt euch morgen stützen in der schwierigen Situation. Gut, da werden auch verdammt viele andere Leute noch kommen, aber... Das tut mir sehr leid, also mein Beileid. Das ist schon eine heftige Geschichte. Weil er hat immer, das wollte ich gerne nochmal gesagt haben, weil mein Vater, der hat immer für alle alles getan, der war immer nur für andere da in seinem ganzen Leben, also... Zum Beispiel, der hat zum Beispiel für die ganze Nachbarschaft, Verwandtschaft, zum Beispiel die Lohnsteuern immer gemacht. Oder wenn einer angerufen hatte, hier, kannst du mir helfen, renovieren, war er sofort da. Weißt du, du sagst ja, er hat für dich auch viel getan und er hat dir geholfen und dir beigestanden. Aus dem Knast rauszuhalten und also Sachen. Eigentlich müsstest du dir ja jetzt etwas ganz Festes vornehmen, was du für dein... Ja, ich habe noch in der Nacht, ich bin am Montag, geht direkt ab wieder in die Klinik. Du musst für deinen Vater jetzt von den Drogen endgültig wegkommen. Ja, ich habe dann den Sonntag auf Montagnacht natürlich nicht gepennt und dann auch Entschlüsse gefasst. Ich habe quasi schon ein Zimmer in der Klinik gebucht. Also für dich ist das auch klar, dass du das so gerne machen möchtest. Ja. Du solltest, ja. Und, ja, ich war ja sogar so weg quasi von den Mist, und der Wille ist auch da, weil nach 10 Jahren so kannst du es im Nachhinein deinem Vater nochmal, kannst du Danke sagen. Und du bist es ihm schuldig. Ja, genau. Und vor allem, weil ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag versprochen habe, spätestens bis zur Rente habe ich mein Leben auf Reihe gekriegt. Vielleicht schaffst du es auch, Dominik, mit der großen Trauer besser umzugehen, wenn du quasi jetzt für deinen Vater was tust, indem du von den Drogen wegkommst. Du hast jetzt eine Aufgabe jetzt und die musst du schaffen. Und da kannst du irgendwann stolz drauf sein. Das ist eine gute Ansichtsweise. Mhm. Das habe ich noch gar nicht direkt drüber nachgedacht. Ja. Also mein Lieber, dann wünsche ich dir für morgen viel Kraft und Durchhaltevermögen. Du hast deine Brüder, das ist ganz gut. Und hab im Auge und hab im Sinn, was dein Vater gerne möchte. Der will, dass du drogenfrei wirst. Ja, das sowieso. Tu es für ihn. Da macht man sich teilweise auch immer noch ein bisschen mit verantwortlich, dass er ihn, weil das ging ihm immer sehr an den Nerven und er hat es zwar nie gezeigt, aber im Hinterkopf, klar, ist teilweise Schwachsinn, aber zu denken, aber da macht man sich auch irgendwie, fühlt man sich ein bisschen mitschuldig. Ja. So, hätte der jetzt nicht die Probleme von mir gehabt, dann wäre er vielleicht gar nicht dazu gekommen, weil er nicht so viel Stress gehabt hätte oder so. Ich glaube, das kann man nicht so sehen. Das ist ein Schicksal jetzt, das ihn da ereilt hat und da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Aber es ist halt wirklich nur schade, dass er zu früh war, weil er immer nur für andere gelebt und Zeit, wo er hätte Rente haben können, um für sich zu leben, die ist leider nicht mehr gekommen. Ich wünsche dir für morgen viel Kraft, Dominik. Alles klar. Und für die nächsten und dann für die nächsten Monate auch alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank und sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss, Dominik. Danke für deine Sendung. Tschüss, Dominik. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, zwischendurch der Hinweis, morgen fällt die Sendung aus, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Und wir sind dann wieder da, ganz normal, nächste Woche in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Hier ist Karin. Karin ist 50. Guten Morgen, Karin. Hallo Domian, hier ist Karin. Großes Lob an deine Sendung. Ich bin großer Fan. Dankeschön. Von deiner Sendung. Das wollten wir sehr. Und ich bin sehr aufgeregt, endlich mal mit dir zu sprechen. Über was reden wir denn überhaupt? Ich bin erkrankt und habe Lipödem. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind, im Volksmund sagt man Elefantenbeine. Korrekt. Ne? Also ganz, sehr, sehr dicke Beine einfach. Dicke Beine und sehr schmerzhaft und auch Berührungsschmerz. Berührungsschmerz heißt was? Also es gibt von dieser Krankheit Stadion 1, 2 und 3 und bei mir ist so zwischen 2 und 3 und Berührungsschmerz heißt, also ich habe zum Beispiel einen kleinen Hund, der wiegt 2,5-3 Kilo, wenn der über meine Beine zum Beispiel läuft, ja, dann tut das tierisch weh. Ach. Und das ist ein Merkmal auch dieser Erkrankung? Ja. Je schlimmer das Stadion ist, also wenn du eben halt so zwischen 2 und 3 bist, dann wird das nachher immer schlimmer, auch mit diesem Berührungsschmerz. Mhm. Und du musst auch Kompressionskleidung tragen, Strümpfe, Hosen, so, und kannst du dir vorstellen, das ist sehr fest und dadurch tut alles sehr weh und du kannst das auch nicht so lange dann tragen und Ich höre gerade, dass wir, du hast uns ein Foto sogar geschickt, dass wir, ja, leider. Nee, wenn du nicht möchtest, zeigen wir es nicht. Doch. Können wir machen. Es sieht halt auch schlimm aus. Ah ja, ich sehe es jetzt. Und kann es vielleicht für die Radiozuhörer beschreiben. Es sind wirklich sehr dicke Oberschenkel. Auch so wellig sieht das Fleisch aus. Und die Kniekehlen sind so nach innen gewölbt. Was macht die Beine denn so? Kannst du das erklären? Was passiert da in deinem Körper? Warum sind die Beine so dick und wellig? Also es ist eine Fettverteilungsstörung. Eine Fettverteilungsstörung? Das heißt, da ist kein Wasser drin, sondern das ist Fett. Genau, Wasser und Fett. Wenn dich jetzt ein Normalbürger sieht, dann würde er sagen, du, dann ess mal ein bisschen weniger und mach mal ein bisschen Sport. Du kannst noch so viel Sport machen, du kannst noch so viel Diäten machen oder Ernährungsumstellung. Es tut sich nichts. Das ist eben das Schlimme an dieser Krankheit. Bezieht sich diese Fettverteilungsstörung denn ausschließlich auf die Beine? Ich habe sie auch in den Armen, aber da ist es nicht so schlimm. Die Beine sind schon schlimmer betroffen. Ja, und so im Rumpf, oben, Bauch, Brustbereich? Auch. Also ich sehe so ein bisschen aus, so wie aufgeblasen. So. Wie lange ist das schon so? Du bist jetzt 50 Jahre. Seit wann hast du das? 8 Jahre ungefähr. Wie fing das an? Es fing halt mit den Beinen an und war am Anfang irgendwie auch nicht schlimm. Und es wurde jetzt immer schlimmer. Und das Schlimme ist eben, dass ich ein OP brauche und meine Krankenkasse diesen OP nicht zahlt, obwohl ich eine Krankheit habe und Schmerzen habe. Ach so, und darüber bin ich sehr deprimiert und verzweifelt. Zunächst nochmal die medizinische Frage. Man kann das operieren? Ja. Wie operiert man die Beine dann? Was macht man da? Findet eine Liposuktion statt. Das heißt, die Beine werden einmal außen und einmal innen abgesaugt. Also es ist kein Schönheits-OP, weil, wie gesagt, es sind Schmerzen da und wenn dieses Fett praktisch weggesaugt wird... Dann schrumpfen die Beine wieder zu einem normalen Maß zusammen oder fast normalen Maß. Normal würde ich nicht sagen, aber wenn das von einem Spezialisten, der wirklich gut ist, das gemacht wird, bist du danach beschwerdefrei, musst aber danach auch noch dementsprechend Nachsorge machen. Besteht denn die Gefahr, dass sich das dann wieder entwickelt im Laufe der nächsten Jahre? Nein. Wenn es einmal weg ist, ist es weg. Ja. Und diese, und das ist das Problem, warum die Krankenkasse das nicht zahlt, weil die Krankenkasse sagt, es gibt keine erfolgreichen Studien in Deutschland. Ich denke mal, die Krankheit ist einfach zu neu. Und die Kosten. Aber die kennt man doch schon lange, diese Erkrankung. Ja, aber die Krankenkasse sagt eben halt, ich bin auch im Sozialverband und der Sozialverband, meint jetzt, man müsste die Krankenkasse verklagen, aber das bringt wohl alles nicht viel. Abgesehen davon, dass es für dich sehr beschwerlich ist, dass es auch nicht schön aussieht, hätte es körperliche Folgeschäden, wären die zu vermuten, wenn du es nicht machen lassen würdest? Irgendwann kann ich nicht mehr laufen. Ich laufe jetzt schon zum Teil am Gehwagen, obwohl ich noch so jung bin. Und das wird immer schlimmer. Irgendwann kann man denn gar nicht mehr laufen. Das heißt, wir haben es ja gerade schon gesehen, aber die werden dann unter Umständen nochmal, legen die zu, die Beine. So, jetzt aber nochmal, das verstehe ich jetzt nicht. Diese Erkrankung gibt es nun doch ewig schon. Ich kenne die Erkrankung schon immer. Warum? Wie begründet die Krankenkasse das? Ja, dass es eben keine erfolgreichen Studien gibt, die das belegen, dass wenn diese Liposuktion eben bezahlt wird, dass du danach beschwerdefrei bist. Daran glauben die nicht. Okay, aber das wird dein Arzt dir doch sagen können, ob es da Studien gibt und Belege und wissenschaftliche Natürlich, Forschung. Ich komme aus dem hohen Norden. Ich fahre runter nach Köln im Mai, werde operiert. Ich bekomme das Geld von meinen Eltern, weil ich selber kann es nicht aufbringen. Und wie gesagt, es sind 20.000 Euro. 20.000 Euro kostet das? Ja. Boah. Ja. Wie machen die das denn? Schneiden die oder gehen die mit so Röhrchen in das Bein genau, rein? Genau. Mit genau. Röhrchen? Ja, genau. Also die machen keine großen Schnitte längs der Beine? Nein, nein. Und das kostet 20.000 Euro, das ist ja Wahnsinn. Also Beine und Arme und dann eben mit Nachsorge. Danach muss noch eine Nachsorge stattfinden und das übernimmt die Krankenkasse auch nicht. Irgendwie, wenn nur zur Hälfte. So, die Argumentation ist, es gibt keine Studien, ob das dauerhaft wirkungsvoll ist. Ist es richtig? Genau, es gibt keine Studien, die belegen, dass wenn die Krankenkasse das bezahlen würde, dass es eben halt für immer weg ist und ja, dass mir damit geholfen ist. Daran glauben. Und dein Arzt, dein Chirurg, was sagt der? Es gibt Studien? Ja, ja. Ja, aber dann kann die Krankenkasse ja nicht sagen, es gibt keine Studien, wenn es Studien gibt. Ja, aber die sind wohl nicht belegbar, ich weiß es nicht. Oder die sind nicht seriös genug für die oder irgend sowas. Ja, ja, genau. Hast du dich mit anderen Betroffenen mal ausgetauscht, die das schon haben machen lassen? Es ist schwer, an jemanden ranzukommen, der das hat schon machen lassen, also das ist schwierig. Ach so, also ich gehe zweimal die Woche zur Lymphdrainage, damit ich ein wenig Entlastung habe. Ich habe nach wie vor Schmerzen und rede da dann auch mit meinem Therapeuten. Und da sind ja auch Leute, die sich da Lymphdrainage holen und erkennt da auch niemand, der das hat schon machen lassen. Also das heißt, diese, ich nenne sie mal chirurgische Methode, ist noch gar nicht so lange en vogue auf dem Markt. Also für Schönheits-OP ja. Das kann man ja jederzeit machen. Aber es geht ja hier um ein Krankheitsbild. Und da sagt die Krankenkasse eben halt, nur bezahlen wir nicht. Okay, das habe ich schon verstanden. Aber ich möchte jetzt wissen, ob man bei dieser Erkrankung das chirurgisch schon oft in Deutschland durchgeführt hat. Egal, wer das nur bezahlt. Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass ich eben halt in Köln bei einem Spezialisten bin und bei dem möchte ich das gerne machen lassen. Mhm. Nächstes Jahr im Mai. Mhm. Und ich habe da auch sehr großes Vertrauen. Ja. Also, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber ich finde, man sollte immer auch etwas ausprobieren, wenn es vielleicht auch eine neue Methode ist, weil die Alternative ist, du wirst immer mehr krank, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast jetzt schon große Schmerzen und irgendwann kannst du gar nicht mehr laufen. Mein ganzer Alltag ist davon. Ja, und die ganze Lebensqualität ist hin. Alles. Alles. Und die Chance, wieder relativ normal leben zu können, ist ja Gold wert. Also ich halte normal nicht viel von Operationen, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ich kann nichts anderes dagegen machen. Wie lange wirst du da in der Klinik bleiben müssen? Also ich komme ja, wie gesagt, nicht von da. Es sind ein paar hundert Kilometer in der Klinik, nur 1-2 Tage. Aber ich muss halt gucken, wie das Ergebnis ist, wie gut es mir geht und ja, vielleicht da noch ein bisschen länger bleiben halt. Ist das denn so eine Besonderheit deiner Krankenkasse? Hast du dich immer erkundigt oder zahlen? Nein, das ist allgemein. Das ist allgemein okay. Okay, Krankenkassen hinken ja oft hinter Erneuerungen, wissenschaftlichen Neuerungen. Vielleicht wird es in ein paar Jahren möglich sein, aber da hast du jetzt auch nichts von. Nein, und das Schlimme ist ja, ich bekomme jetzt Kompressionskleidung. Ich habe jetzt eine Hose und ein paar Strümpfe. Die werden genehmigt. Das kostet 1.000 Euro. Mhm. Ich brauche sowas im Wechsel und brauche alle halbe Jahre neue Kleidung, da sich die Maße verändern. Und das wird bezahlt, ja. Ohne weiteres. Ja, aber solche Absurditäten gibt es bei Krankenkassen in Massen, wo man denkt, der gesunde Menschenverstand kommt da einfach nicht mehr mit. Ja. So, du hast das Glück, dass diese fette Summe kann übernehmen deine Eltern. Hallo? Ja. Da ja. Piepst es gerade bei dir. Also dieses, ja. Dieses Geld bezahlen deine Eltern. Ja, zum Glück, ja. Zum Alleine Glück. Kann ich es nicht. Ja. Bist du interessiert daran, mit Frauen vielleicht in Kontakt zu kommen, die das ja, schon gerne. Haben machen lassen, also ja, chirurgisch? Gerne. Ja, also biete ich ja gerne an, wenn sich jemand hier angesprochen fühlt, der das schon chirurgisch hat machen lassen. Ja. Gerne bei uns melden, wir reichen es an dich weiter. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen Erfahrungsaustausch machen, wie das so ist danach und wie man sich fühlt und so weiter. Mensch, Karin, aber also ich beglückwünsche dich erstmal, dass du deine netten Eltern hast, dass die da in die Tasche greifen. Und hoffentlich geht alles gut und hoffentlich wirst du danach dann wieder ein relativ gutes und normales Leben führen können. Ich hoffe. Ich drück dir ganz doll die Daumen. Ja, super. So, und wenn sich jemand meldet, den Kontakt stellen wir her. Ja, super. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, das gebe ich gerne zurück. Aber leider hörst du ja bald auf. Naja, es dauert ja doch alles doch eine ganze Weile. Ja. Liebe Karin, super. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank. Tschüss. Fürs Gespräch. Ciao. Okay, danke. Ciao. Tschüss. 1:21 Uhr, das ist die Zeit für Andreas. Andreas ist 28, guten Morgen. Hallo Andreas. Ja, hallo Andreas. Hallo Andrea Barrett, hallo Domian, grüß das dich. Passiert ja, ich bin halt ein bisschen durch den Wind. Ja, ja. Und, ich gerade schon zu deinen Kollegen gesagt, bei mir ist die Kacke halt jetzt so ein bisschen am Dampfen durch meine Mutter, weil sie sich jetzt gedroht hat, umzubringen. Und sie hat gedroht, sich umzubringen oder dich umzubringen? Sich umzubringen. Sich umzubringen. Dich selber umzubringen. Warum? Und, ich muss dazu sagen, sie ist selber schon seit Jahren sehr psychisch krank und hatte auch 2008 schon mal einen Versuch hinter sich. Den hat sie fast erfolgreich geschafft. Was hat sie damals gemacht? Sie hat sich wirklich die Arme aufgeschnitten, beziehungsweise die Pulsadern. Und, aber wann hat sie dann noch gefunden? Zum Glück haben wir sie in letzter Sekunde noch gefunden, ja, genau. Und jetzt kam Dienstag ein Anruf zu ihrem Lebensgefährten und dass sie es wieder macht. Und ja, ich habe sofort alle Hebel natürlich in Bewegung gesetzt. Es waren alle da, die Wohnung wurde aufgebrochen, ihr Schlüssel steckte komischerweise von außen in der Tür. Und sie lebt mit ihrem Lebensgefährten nicht zusammen? Nee, nicht zusammen. Nee. Dann hast du die Wohnung aufbrechen lassen? Komischerweise steckte der Schlüssel von außen. Von außen? Von außen, genau. Der Schlüssel, der steckte von außen, sodass man reinkam. Und was war, als ihr reinkamt? Die Wohnung, die war leergeräumt. Ich muss dazu sagen, sie hat vor 3 Wochen ungefähr alles auf den Sperrmüll geschmissen. Durch ihre Psychose anscheinend hat sie alles auf den Sperrmüll geschmissen. Und wie alle Möbel und Gegenstände, die sie besitzt? Alles. Und selbst ihre Kleidung und hat nur noch das Nötigste da behalten. Die Wohnung war fast leer, sagst du? Ein Bett, ein Schrank und ein Kühlschrank. Und wie viel Zimmer hat die Wohnung? Zweieinhalb Zimmer. Und die waren vorher normal vollgestellt? Komplett eingerichtet. Mhm. Soweit, dass sie auch alle Deckenlampen abgerissen hat, selbst den Klodeckel abgenommen hat und So, jetzt kommt ihr rein und findet die Wohnung fast leer. Und wo ist die Mutter? Genau, mit dem Beamten. Ja, und sie war nicht da. Und wo ist sie? Und dann, ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und ja, dann wurde eine Großverhandlung halt eingeleitet und... Ach du je. Dann wurde halt gesagt, ja, sie wird jetzt gepinnt. Also in der Polizeisprache, das Handy wird geortet. Und irgendwann nachts um 2:30 Uhr habe ich einen Anruf gekriegt, Das Handy wurde in Berlin geortet. Mhm. Und wie viele Kilometer ist das von euch entfernt? Du musst dir das so vorstellen, ich wohne in Duisburg. Und, also deine Mutter auch? Auch, anderthalb Kilometer nur von mir entfernt. Okay, das ist weit weg dann in Berlin. Ja, richtig, ganz genau. Ganz, ganz weg. Weit weg. Und ja, und laut das heißt ganz im Klartext, deine Mutter ist vermisst und man sucht sie bundesweit. Ja. Und hat jetzt ein Handy in Berlin geortet. Genau, sie steht jetzt auf der Vermisstenliste und auch gleichzeitig noch auf der Fahndungsliste. Ja, genau, ja. Was heißt das, Fahndungsliste? Genau. Fahndungsliste heißt einfach nur noch explizit nur nochmal, wenn sie jemand irgendwie antrifft und also das auch nach Hochdruck mit ihr gesucht wird. Ach so. Wenn man auf einer Vermisstenliste sitzt oder dann heißt das nur, sie sitzt da drauf, aber Fahndung heißt einfach nur, es wird auch noch explizit nach ihr gesucht. Ja. Warum hat man sie auf die Fahndungsliste auch noch gesetzt? Weil sie definitiv selbstmordgefährdet ist, also eine Gefahr für sich und andere auch besteht. Und deswegen hat man sie drauf gesetzt. Verstehe. Durch die Geschichte halt von 2008. Ja, so, jetzt hat man das Handy geortet in Berlin. Was ist aus der Ortung geworden? Aus der Ortung ist einfach nur hervorgegangen, sie wurde in Berlin geortet. Man kann das jetzt nicht punktuell orten, sondern im Umkreis von 300 bis 400 Meter nur. Mhm. Da wurde alles picobello anscheinend abgesucht. Mhm. Aber man hat nichts gefunden. Und man kann sie auch nur orten, wenn ihr Handy an ist. Wahrscheinlich aufgrund der Vorgeschichte, die du uns gerade erzählt hast, hast genau, du große Angst, dass deine Mutter sich was angetan hat. Genau, ja, genau. Und laut meiner Psychologin und auch ihrer Psychologin nach, mit ihr habe ich ja auch nochmal gesprochen, obwohl sie nicht viel sagen durfte, aber durch ihren letzten Selbstmordversuch hat sie jetzt wahrscheinlich einfach nur gedacht, sie fährt jetzt so weit wie möglich weg und versucht sich da dann halt umzubringen, so dass das keiner mitbekommt. Mhm. Diese Ortung in Berlin, wann genau, vor wie vielen Tagen war die? Das war jetzt Dienstagabend, so zwischen halb elf und elf. Ja. Hat sie irgendeine Verbindung nach Berlin? Gar nicht, nein, gar nicht. Das heißt, wenn sie da in ein Hotel gegangen wäre und sie hätte sich etwas angetan, wäre das doch schon jetzt bekannt. Dann wäre es bekannt, ja. Deswegen umso schlimmer ist es, ja. Also. Aber sie kann natürlich auch woanders sein. Es muss ja kein Hotel sein. Sie kann ja einfach sich auch irgendwo versteckt haben. Ich habe natürlich einfach nur den Gedanken, dass sie jetzt irgendwo auf der Straße hockt und viel Geld hat sie halt auch nicht zur Verfügung und ja, irgendwo hockt sie da jetzt und. Du hast gerade das Wort Psychose. Beziehungsweise hat sich schon längst umgebracht und. Ja. Du hast gerade das Wort Psychose gebraucht. Du hast gerade das Wort Psychose gebraucht. Kann man das sagen, dass sie unter einer Psychose litt? Immer noch leidet, ja. Immer noch leidet. Und. Immer noch leidet, sehr akut, ja. Ja. Sie hat Anfang des Jahres ihre Tabletten abgesetzt und seitdem ging es ja halt richtig los. Und das ist immer das Schlimme, wenn die Menschen, die unter Psychosen leiden, die Tabletten absetzen. Das ist wirklich ganz schlimm. Sie war nicht zugänglich dafür, dass man ihr das erklärt, dass das falsch ist, die Tabletten abzusetzen? Anscheinend haben die Medikamente einfach nicht mehr ausgereicht in der Dosis her. Und dann hat sie ihren Willen wieder durchgesetzt und gesagt, nee, ich brauche das nicht. Nicht her ihre Sinne war. Du sitzt jetzt im Moment in Duisburg. Wir telefonieren in Duisburg-Köln. Duisburg. Ja, genau. Warst du nicht irgendwie kurz davor zu sagen, ich fahre jetzt nach Berlin und such sie da irgendwie in diesen 300? Doch, habe ich vorgehabt, aber ich versuche auch selber ein bisschen irgendwo noch objektiv zu denken, aber es würde nichts bringen, wenn ich jetzt nach Berlin fahre. Berlin ist auch verdammt groß und ich weiß ja selber noch nicht mal, wo ich anfangen soll. Naja gut, aber du hast das Handy ja und du sagst 300 bis 400 Meter Radius. Das ist ja, so viel ist das ja gar nicht. Mir wurde aber selber nicht gesagt, in welchem Ortteil sie geortet wurde. Mhm. Mir wurde nur gesagt, dass sie in Berlin geortet wurde und in diesem Umkreis wurde dann halt gesucht. Aber mehr Infos bekomme ich auch nicht. Das heißt, du sitzt jetzt bei dir zu Hause in Duisburg und dir sind die Hände gebunden und du weißt gar nicht, was du tust. Du wartest auf jedes neue Telefonat. Genau, ja. Heute Morgen um oder gestern Morgen, wir haben ja schon jetzt Freitag, gestern Morgen hat mich um kurz nach 7 direkt die Kripo schon wieder angerufen und ja gut, aber es gab auch mal so Situationen, da muss man selber mal halt so ein bisschen duschen und dann habe ich dann zurückgerufen und wurde selber zur Schnecke gemacht, warum ich denn nicht angehe ans Telefon. Und ja, das ist ja absurd. Ja. Hatten Sie dir denn was Neues zu sagen? Nee, eben nicht. Wie? Eben nicht, aber die wollten einfach nur den aktuellen Stand mal wissen, ob ich was gehört hätte. Wie gesagt, gute Dame, ich sag, wenn, dann hätte ich mich schon gemeldet. Da können Sie davon ausgehen. Wie, dann machen die dich zur Schnecke, wenn du mal eben nicht rangehst, wenn du vielleicht auf der Toilette warst oder so? Das ist ja auch absurd. Oh, der hat mich wirklich zur Schnecke gemacht und dann bin ich am Telefon auch wirklich zusammengebrochen und hat gesagt, ich sag, gute Frau, ich sag, ich bin sehr fertig mit den Nerven und ja. Ich kann selber einfach nicht mehr. Ja, sehr sensibel. Unglaublich sowas. Eben. Oh, Andreas, das tut mir total leid, weil das ist jetzt im Moment so schwierig für dich, weil du nichts machen kannst. Das begreife ich gerade. Ja. Ja. Wie ist denn deine Verbindung zu deiner Mutter? Bis zum gewissen Zeitpunkt, wo sie den Kontakt zu allen abgebrochen hat, sehr gut. Sehr gut. Wir haben uns mehrfach die Woche getroffen zum Kaffee trinken. Dadurch, dass ich halt diese psychische Erkrankung hatte, aber trotzdem halt wieder auf dem Weg nach oben war, so war unser Gefühl. Und wie lange leidet sie unter der psychischen Erkrankung? Seit dem Überfall im Jahr 2007. Was für ein Überfall? Sie hat bei der Post gearbeitet und da kam dann halt irgendwann jemand mal rein und hat ihr eine Waffe vor den Kopf gehalten. Und seitdem ist vorbei. Das war der Auslöser. Ist sie halt sehr abgestürzt. Der Auslöser. Ja. Mhm. Ja, der Auslöser, genau. Ja. Jetzt telefonieren wir beide miteinander. Hast du nicht Sorge, dass das Telefon zu lange belegt ist? Oder hast du noch eins? Erstens habe ich noch eins und ich würde das im Hintergrund auch hören, noch ein Anruf kommt. Mhm. Also deswegen, da mache ich mir gar keinen Kopf drum. Ich habe alles so eingerichtet. Mhm. Dass ich ganz in Ruhe telefonieren kann. Und das ist ja nur eine extrem belastende Situation für einen Angehörigen. Wer steht dir zur Seite? Klar. Wer steht dir zur Seite? Mir zur Seite? Ich habe mit meiner Psychologin selber gesprochen, weil ich selber in psychologischer Behandlung bin. Das kommt noch dazu, dass ich auch nicht so fit bin. Und aber im Endeffekt habe ich jetzt alles irgendwie getan. Also du hast keine Freundin zurzeit, eine Frau, mit der du eng verbunden bist, die dich ein bisschen stützen könnte, oder einen engen Freund? Ich habe eine enge Freundin, die mich auch ein bisschen stützt, aber sie hat mir auch gesagt, sie kann auch nicht viel machen und das verstehe ich ja auch. Mhm. Verstehe ich alles ganz klar, man kann mir nur zuhören, man kann mir keine Ratschläge irgendwo geben und. Was ist mit dem Lebensgefährten deiner Mutter? Ja, er ist selber jetzt auch angeschlagen und er hat selber sehr damit zu knabbern und deswegen habe ich die ganzen restlichen Sachen jetzt in die Hand genommen und zum Beispiel einfach nur die ganze Post von ihr mitgenommen und Was man so erledigen muss, damit der Strom abgestellt wird und sowas erstmal und das sind so viele Dinge im Hintergrund, da macht man sich so gar keinen Kopf drum, aber das kommt erst im Nachhinein. Ja. Mensch, Andreas, also ich weiß, tausende von anderen Menschen, die jetzt zuhören, drücken dir die Daumen, dass deine Mutter lebt, dass man sie bald findet und dass sie in gute psychiatrische Behandlung kommt. Das wünschen wir dir so von ganzem Herzen, dass bald der erlösende Anruf kommt, wir haben sie gefunden. Ja, du glaubst gar nicht, wie das ist, wenn jedes Mal das Telefon geht und mein Herz verschlägt bis zum Anschlag. Ich ahne es. Ich möchte dich jetzt auch nicht so allein in die Nacht wieder entlassen und biete dir gerne an, dass dich meine Psychologin auch nochmal anruft. Möchtest du das? Ja, gerne. Aber einen Tipp hätte ich noch von dir, weil ich würde auch gerne mal irgendwie versuchen, im Radio mal so eine Art Aufruf irgendwie zu starten. Okay, über deine Sendung geht das wahrscheinlich nicht, aber... Zu deiner Mutter? Ja, zum Beispiel oder generell einen Aufruf irgendwie mal im Radio machen oder irgendwie sowas. Was meinst du denn Aufruf? Welche Art von Aufruf? Einfach nur, dass es Leute gibt, die an sie denken und dass sie sich melden sollen. Die Chance ist gering, dass sie das hört, aber... Ja, natürlich darfst du den Aufruf machen, auch wenn die Chance ganz gering ist. Du kannst jetzt, wenn du gerne deine Mutter ansprechen möchtest, vielleicht besteht eine Promille-Chance, dass sie irgendwo uns hört oder sieht. Sprich, sag. Dann sage ich jetzt einfach nur, Mama, liebe Elke, wenn du mich jetzt wirklich hören solltest, dann melde dich. Es machen sich alle wirklich Sorgen um dich. Bitte melde dich. Du hast meine Telefonnummer. Wir gehen alle am Stock. Bitte melde dich. Bitte. Wollen wir hoffen, wenn auch die Chance sehr gering ist, aber wollen wir hoffen, dass sie es vielleicht gehört hat. Und dass sie dich erkannt hat und dass sie reagiert. Lieber ja. Andreas, also wie gesagt, wir drücken die Daumen. Und jetzt bitte ich dich aufzunehmen und die Heike, meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich jetzt gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss, Andreas. Und ich wünsche dir auch alles Gute für den weiteren Weg. Du hörst ja bald auf. Und Dankeschön, ja. Ich danke dir vielmals. Tschüss, Andreas. Danke. Tschüss. Und wir machen weiter mit Hennes. Hennes ist 25. Guten Morgen, Hennes. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Hennes. Um was geht's? Und zwar um Folgendes. Ich habe gerade mit zwei Kollegen von dir schon geredet. Mhm. Und mir geht's, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, um was es geht. Und dann kannst du mir hinterher noch die Fragen stellen, ne? Ja, leg mal los. So funktioniert die Sendung. Und zwar geht's um Folgendes. Ich habe jetzt was vielleicht ein bisschen auflockernd ist, aber gleichzeitig mich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, was das belastet, ein bisschen stört, weil es schon ein bisschen nervig ist auf Dauer. Und zwar gibt es mir, ich will den Kick, was ist Kick? Es ist mittlerweile schon so geworden, dass es eine Art Zwangsgedanke ist, mich in unangenehme Situationen zu bringen. Mhm. Welche Art von? Also ich habe gerade schon das Beispiel genannt, ganz klassisch, wenn man im Supermarkt ist und geht ja irgendwie zu den, ich weiß nicht, eingemachten Kirschen oder irgendwie sowas und lässt die fallen. Mhm. Ja, und dann ist ja für die meisten Leute erstmal so, dass das wahrscheinlich sehr unangenehm ist, weil dann wieder einer kommen muss. Ja, peinlich, man entschuldigt sich. Ja, genau. Und weil ja auch einer, der muss ja einer für dich wegmachen. Mhm. Bei mir ist das eben so, dass ich dann, mir ist das vor 2-3 Jahren mal passiert, dass ich das wirklich unabsichtlich ist mir eben so ein Glas runtergefallen. Mhm. Und mir war das im ersten Moment natürlich auch sehr, sehr peinlich, mhm. Kann man sich ja denken. Mhm. Und aber so im Nachhinein hat mir die Situation dann doch irgendwie sehr gefallen, muss man sagen. Es hat mir ein sehr befreiendes Gefühl im Nachhinein gegeben. Erklär mal ein bisschen besser, was ist das für ein befreiendes Gefühl, wenn du ein Kirschglas fallen lässt? Also es ist nicht nur explizit beim Kirschglas, es ist allgemein. Ja, ist klar. Dieser ist einfach so, dass man, es ist ja, ich das ist sehr schwer zu erklären. Also es ist ja bei den meisten so, bei diesen meisten ja psychischen Störungen so, dass man sehr schwer erklären kann, das muss man eigentlich selbst erlebt haben. Das ist, im Prinzip ist es wie eine Art Druck, den man dadurch eben abbauen kann. Oder ist es ist es so ein Gefühl, dass man so eine Lust empfindet, etwas eigentlich Verbotenes getan zu haben, aber dafür auch nicht also so? Das fließt auch noch damit ein. Also was ich ganz ausschließe, ist, dass es jetzt irgendwas Sexuelles, irgendeine Art Fetisch ist. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, aber das bringt mir ja so eigentlich nichts. Aber es ist auch so, wenn ich zum Beispiel mal nicht mache, das kommt auch vor, oder wenn ich eine Situation verpasse, indem ich mich so eine unangenehme Situation bringe, bin ich auch irgendwie danach sehr enttäuscht von mir. Mhm. Sag mal noch ein paar Beispiele. Also mit dem Kirschglas im Supermarkt ist sehr einleuchtend, kann man sich gut vorstellen. Was gibt es noch für unangenehme Situationen, in die du dich bewusst lavierst? Also zum Beispiel gibt es außer vom Supermarkt ist, wenn natürlich, zum Beispiel, bin ich vor 3 Tagen, also wirklich, wurde ich halt auch gefragt von deiner netten Kollegin, dass ich eben, wenn eine Polizei in der Nähe war, absichtlich über Rot gegangen bin. Also da ist jetzt nichts passiert oder so, ich weiß nicht, ob wir das nicht gesehen haben, aber es ist auch wieder dieses, dass man was Verbotenes getan hat. Mhm. Okay, und, Beispiel verstanden. Noch ein Beispiel? Ja, ich bin zum Beispiel, das ist jetzt ganz komisch, also das soll jetzt auch nicht lustig klingen oder so, aber dass ich zum Beispiel den Hundehaufen getreten bin, der jetzt auf der Straße lag und dann eben so ein das war so eine Parfümerie. Mhm. Und die haben ja vorne meistens so Teppiche. Und verstehe. Aber das sind ja immer, so kleine Scheißereien irgendwie. Ich weiß, ja, genau. Ne, es sind ja jetzt keine großen Sachen, die du machst. Ja, eher so Delikt. Also das ist Delikt, aber zum Beispiel hast du die Ampel gehen, genau. Genau, genau. Also das heißt, du spielst so ein bisschen mit dem Verbotenen, brauchst aber eigentlich nicht große Konsequenzen zu befürchten oder gar keine. Es geht mir nicht so wie Konsequenzen an sich, weil zum Beispiel, da habe ich noch ein Beispiel, dass ich mich absichtlich eben, wenn ich im Café sitze, irgendwie mit dem Kaffee, oder Kaffee ist ein bisschen heiß, aber irgendwie, wenn ich eine Fanta trinke oder so, das Fanta darf man sagen, ne? Ja, auf jeden Fall, dass ich mich dann absichtlich irgendwie das über mein Hemd schütte oder so, das ist immer dieser sehr kleine Moment, dieses so eine Art bloßgestellt sein, ich weiß auch nicht. Das gibt mir total ein befreiendes Gefühl. Und ich kann das überhaupt nicht erklären. Naja, du ziehst ja in dem Moment auch die Aufmerksamkeit von anderen auf dich. Das ist auch ein bisschen was Narzisstisches, was du da machst. Das kann gut sein. Ist dein Leben langweilig? Also eigentlich, es könnte spannender sein, sag ich mal. Aber ich versuche schon immer so möglichst viel zu machen. Was machst du denn? Du bist 25, habe ich gesagt, ja. Was machst du im Leben? Ich studiere im Moment noch Linguistik auf Master. Ah ja. Und ja. Freundin, Freund? Bitte? Freundin? Im Moment habe ich keine Freundin. Großen Freundeskreis? Oh ja, also es geht. So 5, 6 Leute, mit denen ich mich öfter treffe. Ja. Hobbys? Und Hobbys? Ja, Musik. Ja. Und vor kurzem war es noch Fußball, aber da. Aber alles so sehr im gemäßigten, normalen Rahmen. Ja, genau. Und nicht so. Ich bin da immer so unsicher bei solchen Sachen. Ist das jetzt schon irgendwas Pathologisches? Oder ist es einfach irgendwie eine Marotte, weil man vielleicht irgendwie, ja, sich ein bisschen ausprobieren will oder Spaß an der Provokation hat und so? Das weiß ich nie, wann das übergeht ins Pathologische. Ja, weil, also, das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich habe es noch nicht irgendwie mit einer Psychologin geredet, weil ich fand das dafür irgendwie noch zu harmlos. Ja, ja. Aber so auf Dauer. Ich finde halt, dass dieses Enttäuschtsein von sich selbst, finde ich dann in dem, also das finde ich dann ein bisschen merkwürdig. Das ist ja irgendwie nicht so zu diesem, dass man sich irgendwie ausprobieren soll. Bemerkst du denn, dass du dazu neigst, übrigens, wenn du es gerade gesagt hast, entschuldige, dann habe ich es nicht genau zugehört. Wie lange hast du das schon? Bitte? Wie lange hast du das schon? Das fing vor 2, 3 Jahren an mit diesem einmal dieses Glas fallen lassen. Okay. Hast du den Eindruck, dass innerhalb dieser 2, 3 Jahre du irgendwie härtere Sachen machst, dass es ein bisschen krasser ist, was du machst, wo du die Grenzen überschreitest, oder sind es immer doch diese eher Lappalien? Naja, also ich rempel dann doch mal ganz gerne Leute an mittlerweile. Also nicht so, dass man die anderen eben verletzt, aber so, dass die schon so ein bisschen aufgebracht sind. Und ich lasse das natürlich immer möglichst unauffällig aussehen. Aber ich weiß nicht, ich habe halt ein bisschen Sorge, dass das irgendwie, dass mir das vielleicht irgendwann nicht mehr reicht. Gehst du denn man bemerkt das ja bei sich selbst, wenn man kurz vor so einer Aktion steht. Ja. Hast du das schon versucht zu vermeiden, zu unterdrücken? Also wie gesagt, ich habe es ja, wenn ich es mal unterdrück, es ist ja, wie gesagt, diese, für mich so persönlich ist diese verpasste Situation, wenn man dann wieder diese Enttäuschung spürt. Mhm. Das ist eben, also ich versuche das schon, weil das ja auf einer Seite, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt nicht damit drin, ganz verweilt irgendwie, ich finde das noch nicht so krass, als dass man jetzt ständig so darauf bedacht ist, dass man das irgendwie vermeiden will. Naja, aber es wäre schon gut, wenn du es vermeiden würdest, weil sich das einschleifen kann, so ein Verhalten, und vor allen Dingen kann es noch krasser werden. Und vielleicht ist das jetzt immer noch auf einer Ebene, wo du selbst ohne Psychologen und irgendein Gedöns, dass du das alleine schaffst, das einfach zur Seite zu schieben und das als Marotte deiner Biografie abbuchen kannst. Ich würde es einfach mal versuchen, indem ich mir einfach strikt auferlege, Schluss aus, mache ich jetzt nicht mehr so einen Quatsch. Es ist ja Quatsch, es ist ja Unsinn, es ist ja albern, wenn man das mal ganz objektiv sieht. Von außen ist es völlig albern, ja. Ja. Und vielleicht auch mal die Überlegung, warum läuft es in meinem Leben eher langweilig? Vielleicht kann man da ein bisschen mehr Pfiff ins Leben bringen, dass du gar nicht mehr auf solche komischen Gedanken kommst. Mhm. Das ist so meine persönliche laienhafte Einschätzung. Kann ich aber gerne auch noch meine Psychologin mal als Einschätzerin anbieten. Okay, nee, weil ich wollte noch eigentlich sagen, weil eigentlich so ist ja dieses, ist eben so ganz komisch, weißt du, dass man so dieses enttäuscht sein und dieses Glücksgefühl, quasi dieses befreiende Gefühl, so gleichzeitig. Ja, das habe ich schon verstanden. Also ich habe hier meine persönliche Einschätzung gesagt. Wir rufen dich mal nochmal an, ich biete es dir an und dann kann die Heike vielleicht auch nochmal ihre fachkundige Meinung dazu äußern, okay? Okay, ach. Hennes, alles Gute. Tschüss. So, 1.44 Uhr haben wir. Und da wir ja morgen nicht hier sind, möchte ich euch jetzt schon mal das Thema für nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Porno. Ich möchte nächste Woche sehr gerne in der Sendung mit Pornodarstellern sprechen, mit Profis und auch mit Laiendarstellern. Es gibt ja immer mehr Leute, die Laiendarsteller sind in Sachen Pornos und das ins Netz stellen. Weiter gerne mit Leuten, die nur ganz spezielle Pornos gucken. Gibt's ja mittlerweile auch eine riesige Auswahl. Dann mit Leuten, die mit Pornos ihre Beziehung entweder aufgepeppt haben oder bei denen die Beziehung durch die Pornos kaputt gegangen ist. Und natürlich auch mit Pornogegner, die sagen, das ist alles ganz schrecklich und das verdirbt die Sexualität und das ist alles ganz schlimm und das gehört verboten. Also Thema Porno nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder dann natürlich nächste Woche Mittwoch während der Sendung und vor der Sendung auch anrufen. So, vom Porno zur normalen offenen Themenrunde jetzt wieder. Und hier ist der Stefan und Stefan ist 40. Hallo Stefan. Hallo Domian. Stefan, um was geht's? Ja, ich hatte gestern zu dem Thema schon mal angerufen, Neid. Da bin ich leider nicht dran gekommen. Mhm. Allerdings gibt's da so ein Thema, wo ich besonders neidisch drauf bin. Mhm. Es hat angefangen 2005, also ich muss dazu sagen, ich habe vorher 20 Jahre eine Firma geführt, mit Gerüstbau, hatte 2005 auf dem Gerüst einen Starranfall bekommen und bin dann 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Oh je. Hab dabei die Lendenwirbel gebrochen und sitze seit 2005 im Rollstuhl und versuche über verschiedene Krankenkassen einen diversen Elektrorollstuhl zu bekommen, der für den Bereich, wo ich wohne, geeignet ist. Das heißt, ich wohne in Remscheid im Bergischen Bereich. Ja. Und da sind die Steigungen zwischen 12% und 14%. Das ist schon sehr enorm. Kenne ich. Und das Problem ist, die Krankenkassen zahlen alle nur Fahrzeuge bis 6 km/h. Ah, also es sind also diese motorisierten Rollstühle quasi. Weil du hier einfach keine Möglichkeit hast, irgendwo mobil zu sein. Weil die Busse nehmen dich hier in Remscheid zum Beispiel nicht mehr mit. Also es ist auch mittlerweile schon bundesweit. Und das hat also so mit Sicherheitsgründen zu tun, was ich letztendlich als für schwachsinnig halte. Achso, früher haben die Busse diese großen Rollstühle, die motorisiert sind, wie passten die überhaupt da rein? Ja, doch. Das ging. Passen alle mal rein. Und das machen sie aber heute nicht mehr? Nein. Nein. So, das heißt, weil angeblich die Gefahr zu groß sei, dass man mit dem Fahrzeug dann umkippen würde. Also es ist eigentlich Schwachsinn, weil wenn man in der Fahrtrichtung steht, kann man damit nicht umkippen. Okay, das heißt aber für dich oder für die Betroffenen, dass ihr dann auf eure Fahrzeuge angewiesen seid, um voranzukommen. Genau. 6 Kilometer, hast du gerade gesagt, spendiert die Krankenkasse. Ganz genau. Wie viel brauchtest du? Wie viel Kilometer pro Stunde? Also ich müsste eigentlich ein Fahrzeug haben zwischen 15 und 25 km/h. Echt? So viel? 25 km/h? Ja, das ist auf Ebene, auf der Ebene ist das ja schon richtig schnell, 25 Kilometer. Richtig, das ist schon extrem schnell auf gerade Strecken. Das Problem ist einfach nur, diese 6 km/h-Fahrzeuge, wenn die auf dem Berg sind, verlieren die unheimlich viel an Geschwindigkeit. Das heißt also, du fährst dann nur noch mal 1 km/h den Berg hoch. Mhm. Es kann aber auch passieren, dass durch die Überhitzung der Motor ausfällt. Die werden elektrisch betrieben, ne? Genau, richtig. Das heißt, wie oft müssen die an die Batterie oder an den Strom? Wie geht das? Ja, das kann passieren, dass du so 2-3 Mal am Tag den aufladen musst. Ah ja. Und das geht auch ganz schön enorm aufs Geld, ne? So. Und da ich ja nur eine kleine Rente bekomme. Jetzt haben wir schon wieder so einen Fall mit der Krankenkasse. Die Krankenkassen berücksichtigen nicht die geografischen Unterschiede in Deutschland, oder wie? Domian, also da könnte ich dir jetzt eine Sache erklären. Da würdest du mit den Ohren schlackern, denn die Krankenkassen sitzen auf mehrere Milliarden Euro Feste. Mhm. Das ist Fakt und das ist auch schon bestätigt worden von verschiedenen Politikern. Mhm. Fakt ist aber, Man sagt ja, wir wollen ja in der Zukunft arbeiten und so weiter und so fort. Es wird aber lediglich für die Schwerbehinderten wenig getan. Mhm. Das fängt an mit den Bürgersteigen, dass teilweise die Bürgersteige keine Absenksteine haben. Die Aufzüge sind zu klein, man kommt mit den Rollstühlen selber nicht mal rein. Mhm. Das fängt damit an, dass man dann in verschiedene Läden nicht mal reinkommt, weil die Türen zu schmal sind. Wobei das ja keine Aufgabe der Krankenkasse ist, sondern der Gesellschaft oder der Politik. Ganz genau, das ist zum Beispiel ein Thema der Gesellschaft. Genau. Aber nochmal darauf zu... aber von der Krankenkasse selber her, die Krankenkassen machen sich, die haben mir jetzt vor kurzem, das ist jetzt knapp ein Jahr her, das war so ein Thema, ich hatte denen einen Antrag gestellt auf ein 15 km/h-Fahrzeug, bei 25 selber ist für mich auch zu schnell. Okay, also du wärst mit 15, wärst du schon zufrieden. Absolut. Und da kommst du auch die hohen Berge in Remscheid hoch. Genau. Meine ich jetzt nicht ironisch, sondern die höheren Berge in Remscheid. Richtig, genau. Ja. Was kostet denn eigentlich so ein 15? Ich habe auch angeboten, ich habe gesagt, ich brauche kein Neufahrzeug, es kann ruhig gebraucht sein, das ist mir vollkommen egal. Mhm. Fakt ist aber, ich muss von A nach B kommen, weil ich einfach nicht die Mittel habe, von A nach B zu kommen, weil keiner von uns ein Fahrzeug hat, der mich dann transportieren könnte in dem Sinne. Okay, was war die Antwort? Die Antwort war, tja, Herr Wietsch, bei aller Liebe, wenn Sie hier in dem bergischen Bereich mit den Rollstühlen nicht zurechtkommen, dann sollte ich woanders hinziehen. Ehrlich, das haben die geschrieben? Ja. Ich habe schwarz auf weiß bekommen von denen. Ich finde das so dreist. Das ist eine absolute Frechheit, was die sich da rausgenommen haben. Habe an Berlin geschrieben, habe denen das dann mitgeteilt und so weiter. Dann kam ein Schreiben von Berlin zurück. Ja, Berlin sei da auch eine schöne Stadt. Ich sage, Leute, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Ich sage, ich habe hier in Remscheid meine Familie, mein Kind. Vielleicht würden die entsprechenden Leute ganz anders reagieren, wenn sie selbst mal einen Tag in so einem Rollstuhl, ein Leben im Rollstuhl führen müssten und sich durch den Verkehr quälen müssten. Dann wäre es wahrscheinlich schon... Was kostet eigentlich so ein Ding mit 15 km/h? Also gebraucht liegen die zwischen 500 und 700 Euro. Ja, aber durch meine kleine Rente und da meine Eltern ja selber auch Rentner sind und so weiter, ist das finanziell uns gar nicht gegeben. Ja, aber das ist wiederum ein Betrag, der ist für so eine Krankenkasse natürlich ein Witz. Richtig. Ein Witz. Völlig korrekt. Vor allem ist es auch mit also den Menschen, wie in meinem Falle, auch sehr mit geholfen. Ne? Also, man ist dann eigenständig, man ist nicht mehr auf andere Hilfe angewiesen. Ja, verstehe ich alles. Heißt das denn, dass die Krankenkassen nur generell überall immer nur bis 6 km/h bezahlen? Ja. Generell. Ah, Stefan, da kann man sich nur ärgern. Da kriegt man nur Plack. Nicht nur ärgern. Das ist ja, ich kämpfe hier seit 2005 schon. Und irgendwann verlassen auch einen die Kräfte. Hast du dich mal mit anderen vielleicht mal zusammengeschlossen, die ähnlich Probleme haben? Ich bin hier in Remscheid in einem Schwerbehindertenclub drin, wo wir hauptsächlich über dieses Thema auch sprechen. Es sind so einige drunter, die dasselbe Problem hatten, allerdings haben die aber die finanziellen Mittel, dass sie sich eben die Fahrzeuge selber kaufen können. Ne? Hast du schon mal Kontakt mit Diakonie oder Caritas aufgenommen? Alles gemacht. Bringt nichts. Die Sache ist ja die, ich habe sogar verschiedene Stiftungen angeschrieben, die eventuell die Leute dann unterstützen, die eben die finanziellen Mittel nicht haben. Die Antwort, die darauf zurückkam, ist meistens, ja, das tut mir leid, ich verstehe dein Problem, aber letztendlich setzen wir uns hauptsächlich für Kinder ein. Das ist das große Manko, was es mittlerweile gibt. Die ganzen Stiftungen, die ganzen Kassen, Sozialgelder etc., die setzen sich dann für diese Bereiche nur für Kinder ein. Okay. Aber was das Problem ist verstanden. Wir können dir direkt nicht helfen, aber vielleicht indirekt. Vielleicht kriegen wir einen super Tipp von einem Zuschauer oder einem Zuhörer. Das verspreche ich dir. Das ist natürlich Megabombe. Das verspreche ich dir, dass wir dann sofort den Kontakt herstellen. Vielleicht hat irgendjemand eine Idee, wie man das dann doch irgendwie finanzieren kann oder über wen das laufen könnte. Ich bitte euch, uns zu mailen, domian@wdr.de. Stefan, da würde ich mich jetzt gerne von dir verabschieden. Das Problem ist ganz klar, ich bin völlig auf deiner Seite und ich hoffe sehr, dass wir irgendeinen guten Ratschlag oder Tipp von einem Anrufer kriegen. Einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Stefan, alles Gute, wir drücken die Daumen. Domian, ganz lieben Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist der Manfred und der Manfred ist 68. Guten Morgen, Manfred. Guten Morgen, Domian. Hallo, Manfred. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ich hatte eigentlich gestern angerufen zum Thema Neid. Ja. Und habe aber in den gestrigen und heutigen Vorgesprächen vergessen, dass ich bereits in der Sendung von Montag auf Dienstag einen Impuls hatte anzurufen, und zwar, und das will ich jetzt vorhin wegnehmen, weil mir das doch eigentlich wichtiger ist, da geht es mal um eine Anruferin, die hatte nur 750 Euro Rente, mhm, und trotz 42 oder 43-jähriger qualifizierter Berufszeit, mhm, Berufstätigkeit, mhm, und da habe ich hinterher gedacht, da muss ein Fehler, ich habe die Sendung gehört, da muss ein Fehler in der Berechnung der Rente vorliegen. Also ihr wolltet ihr ja helfen, und das ist mir dazu eingefallen. Sehr gut. Wir waren eben mit der Frau in Kontakt. Ich reiche das gerne weiter. Und ja, dann das war mir wirklich ganz unverständlich, dass nach so langer Berufszeit eine so geringe Rente rauskommt. Okay, das ich meine, das ist ja das Erste, was einem einfällt. Da kann irgendwas mit der Berechnung nicht stimmen. Ja, genau. Gebe ich gerne weiter, kann man prüfen. Da könnte vielleicht nachgebessert werden durch den Rententräger. Ne? So, ja. Das war sehr nett von dir. Vielen Dank für den guten Tipp. Aber du hattest ja auch noch ein Thema. Ja, genau. Gestern das Thema Neid. Und ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben jemals diesen Neid im Sinne eines negativen Empfindens gehabt zu haben. Das Wort Neid, das ja eigentlich bedeutet, etwas einem anderen zu missgönnen. Du warst noch nie in dem Leben Nein. Ich war immer mit dem zufrieden, was ich hatte und was mir zuteil geworden ist. Und Lebst du denn zurzeit sehr gut, dass du sagst, ich kann mich nicht beklagen? Hast du so alles, was man haben will? Was ich brauche, habe ich ja. Das heißt, so üppig ist es nicht? Nee, das empfinde ich nicht. Ich empfinde mein einfaches Leben als mir angemessen. Und also du musst auf nichts verzichten? Doch, ich empfinde das, aber ich könnte mir vieles wünschen, aber ich empfinde das nicht als Mangel oder und ich käme nie auf die Idee, einen anderen Menschen, der etwas Besseres oder Schöneres oder mehr hat, darum das zu missgönnen und da Neid zu empfinden. Seit meiner Kindheit kenne ich das nicht. Also großartig, dazu beglückwünsche ich dich. Darf ich dich denn fragen, du bist 68 Jahre, von wie viel Geld du im Monat lebst? Ich habe eine Rente von 850 Euro. Und das ist für dich so okay, damit kommst du klar? Ja. Und musst keine Einschränkungen in Kauf nehmen? Große? Ja, was heißt Einschränkungen? Ich bin in der Lage, damit zurechtzukommen. Mhm. Und wenn du dann so siehst, irgendwelche Leute, die offensichtlich viel mehr haben, ist dir das egal? Ich gönne Ihnen das und löst bei mir keinerlei Neid oder solche irgendwas aus, gar nicht. Also ich habe kein Auto, ich habe kein Fernsehen, ich habe keinen Computer und Das ist doch wirklich dann ein sehr, sehr bescheidenes Leben. Kein Fernsehen, kein Computer. Ja. Ein Radio hast du wahrscheinlich, sonst könntest du uns. Ich habe ein Radio und ich habe ein Handy. Also nein, bei dem Thema Hass, das vorher auch war, da konnte ich durchaus vielleicht was nachempfinden. Mhm. Aber nicht beim Neid. Mensch, Neid habe ich kann ich mich nicht erinnern, auch schon in der Kindheit nicht. Vielleicht hängt das damit zusammen. Also ich habe eine Grundzufriedenheit in mir und vielleicht ist das religiös bedingt, ich weiß es nicht. Trotzdem, wenn ich dich hier so frage, was gibt es denn irgendetwas, was du vielleicht doch gerne haben würdest wollen? Also als gestern die Sendung Jürgen Domian im Tischgespräch auf WDR5 ausgestrahlt wurde, die ich gehört habe, und du erzähltest, wie du in Lappland gewandert bist, da habe ich gedacht, da wäre ich gern mitgegangen. Ach so, eine Reise. Da könnte man sagen, das war beneidenswert, was du da gemacht hast, aber das ist ja aber keinerlei Negativum, nicht? Das ist ja ein Bewunder. Ne? Manfred, ich ziehe den Hut vor dir. Das ist wirklich eine tolle Sache, dass du so, dass das in dir so ist. Ich beglückwünsche dich. Das ist sehr gut. Das ist für deine Seele und deine Psyche wunderbar, glaube ich. Ich freue mich, dass wir noch kurz miteinander reden können. Die Sendung ist vorbei, du hörst die Musik. Ja, ja, ja. Dann bleib, ja, ja, bleib wie du bist und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute in deinem Leben. Danke ebenso. Tschüss, tschüss Manfred, ciao. Ja, tschüss, du, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Und wie gesagt, wir sind morgen nicht da, dann erst wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und unser Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Porno. Und da könnt ihr euch gerne natürlich schon für anmelden unter domian@wdr.de. Macht's gut, bis Montag. Bye, bye, ciao.